im Führerbunker Berlin. Von der Beerdigung meines Vaters in Oberhausen kehrte ich noch tief erschüttert zum Führerhauptquartier in Ziegenberg bei Bad Nauheim zurück. Es war alles anders geworden. Kummer und Sorgen lasteten auf uns. Wir wussten, dass eine harte, schwere Zeit für ganz Deutschland begonnen hatte. Die Verlustmeldungen wurden von Tag zu Tag größer. Schwer angeschlagen fluteten unsere Truppen zurück. Auch der Einsatz unserer letzten Elite-Division bei Malmedy hatte nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Der Feind fand an allen Fronten nur noch geringen Widerstand. Schwerste Bombenangriffe der englischen und amerikanischen Luftflotte zertrümmerten unsere Heimat. Tag und Nacht stürzten sich pausenlos Geschwader um Geschwader auf unsere Städte, auf unsere Frauen und Kinder. Die deutsche Rüstung war auf das Schwerste bedroht und angeschlagen, die Versorgung der Truppe mit Waffen und Munition in Frage gestellt. Wir alle litten innerlich unter dem Ernst der Lage. Das Führerhauptquartier ist nach Berlin verlegt. Wie ein Unwetter traf mich diese Worte bei meiner Ankunft im Ziegenberg. Unwillkürlich fragte ich mich nach dem Grund. Hatten wir bisher gelegentlich unter uns über eine etwaige letzte Entscheidungsschlacht um Deutschland gesprochen, so hatten wir angenommen, dass Adolf Hitler diese von Süddeutschland aus führen würde, da alle technischen Vorbereitungen dafür bereits getroffen waren. Umso überraschter war ich, dass die letzte Phase dieses Krieges von Berlin aus geleitet werden sollte. Einige Nachkommandos und Stabsoffiziere traf ich noch im Ziegenberg an. Die letzten Fernschreiben mit neuen Weisungen wurden durchgegeben. Kuriere kamen und gingen. Mit Akten und anderem Material, schwer beladene Lastwagen verließen Ziegenberg in Richtung Berlin. Ich erfuhr, dass Adolf Hitler erst spät am Nachmittag in Begleitung seines persönlichen Stabes mit einem Sonderzug von Friedberg in Oberhessen nach der Reichshauptstadt abgefahren war. Von den Strapazen der letzten Tage noch stark mitgenommen, jagte ich mit meinem Wagen mit Höchstgeschwindigkeit durch die Nacht Berlin entgegen. Ein Fernschreiben hatte die Fahrbereitschaft der Reichskanzlei schon vorher über die bevorstehende Ankunft des Chefs unterrichtet. Als ich eintraf, fand ich meinen Wagen fahrbereit vor. Als der Führerzug Punkt 6 Uhr in der Frühe in Berlin-Grünewald einrollte, stand ich bereits mit meiner Kolonne vor dem Bahnhof. Trotz meiner eigenen Anspannung war ich tief erschüttert, als ich Adolf Hitler sah. Man konnte ihm vom Gesicht ablesen, wie übermüdet er von der Fahrt war. Sein Sonderzug war mit allen Neuerungen des Nachrichtenwesens ausgestattet, so dass er auf längeren Eisenbahnfahrten ununterbrochen die neuesten Meldungen empfangen und seine Entscheidungen an die zuständigen Dienststellen weiterleiten konnte. Als ich ihn an diesem Tage von Berlin-Grunewald abholte, dachte wohl niemand daran, dass er die letzte Eisenbahnfahrt seines Lebens beendet hatte. Bevor sich Adolf Hitler an diesem Morgen zur Ruhe begab, wurde ich noch einmal durch eine Ordonnanz zu ihm gerufen. Ich war sehr beeindruckt, dass er sich trotz eigener, doch viel größeren Sorgen nach dem plötzlichen Tode meines Vaters eingehend erkundigte. Er ließ sich alles ausführlich erzählen, dann reichte mir beide Hände und sprach sein Beileid aus. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass der Krieg nicht spurlos an ihm vorübergegangen war und dass er alt geworden war. In den Räumen der Reichskanzlei herrschte reges Treiben. Niemand war auf unser Kommen vorbereitet. Der Entschluss Adolf Hitlers musste sehr plötzlich und gegen den Willen Baumanns und seines Stabes gefasst worden sein. Durch schwere Bombenangriffe waren bereits Teile der alten Reichskanzlei zerstört. Mit Rücksicht auf die zukünftig verstärkt zu erwartenden Luftangriffe wurde die zu Bunkern ausgebauten Kellerräume eiligst von den verschiedensten Dienststellen, die zum engeren Hauptquartier gehörten, bezogen. Das übrige Hauptquartier, insbesondere der Wehrmachtsführerstab und das Oberkommando des Heeres, waren gleichzeitig von Ziegenberg nach Zossen-Jüterburg verlegt worden. Die Teilung des Hauptquartiers in das engere eigentliche Führerhauptquartier und den Wehrmachtsstab und die Unterbringung an zwei räumlich weit voneinander entfernt gelegenen Punkten bedingte eine außerordentlich schwierige Situation, auf die wir in keiner Weise vorbereitet waren. Neue Telefonanlagen mussten herbeigeschafft werden, um eine reibungslose Nachrichtenübermittlung zu gewährleisten. Ununterbrochen surrten die Summer der Funkanlagen. Befehle und Kommandos schalten durch die Gänge und der unterirdischen Anlagen der Reichskanzlei. Besondere Schwierigkeit bereitete die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Räume. Alles musste neu organisiert werden. Eine geeignete Unterkunft für die persönliche Stenografen Adolf Hitlers wurde benötigt. Seit der Verabschiedung General Halders mussten alle Befehle und jedes Wort des Führers, das in der Lagebesprechung fiel, durch die ehemaligen Reichstagsstenografen aufgenommen werden. Dadurch wollte er eine persönliche Kontrolle bei allen etwa entstehenden Widersprüchen ausüben. So türmten sich in kurzer Zeit Berge von Unterlagen über seine Befehle und Stenogramme. Mir selbst oblag es, mit meinen Frontkolonnen die ständige Verbindung sowohl mit den Wehrmachtstäben in Zossen-Jüterburg als auch mit allen anderen entscheidenden Dienststellen aufrechtzuerhalten, soweit dies überhaupt noch möglich war. Stalins Divisionen standen vor den Toren Berlins. Noch wurden nur unsere Stellungen trotz schwerster feindlicher Angriffe gehalten. Der Druck des Gegners hatte vorübergehend nachgelassen. Stille vor dem Sturm. Starke Truppenverbände mit Panzereinheiten der Roten Armee standen in kilometerweiten Räumen zu neuen Angriff bereit. Der letzte große Angriff stand bevor. Würden wir ihn zum Stehen bringen können, oder würde er uns vernichten? Der täglich schwerer werdende Dienst stellte höchste Anforderungen an Mann und Offizier. Auch meine eigenen Männer waren Tag und Nacht unterwegs. Eine regelmäßige Schlafenszeit war ihnen unbekannt. Generale und andere Herren des persönlichen Stabes mussten auf schnellsten Wegen zu Frontabschnitten und Befehlsstellen gebracht werden. Wir hatten das außerordentliche Glück, dass die Wagen mit ihren Insassen ausnahmslos auch unter den schwierigsten Umständen ihre Ziele erreichten. Waren keine Fahrten durchzuführen, so galt es, sich beim Katastropheneinsatz zu bewähren, bei Fliegerangriffen als Feuerwehr mitzuarbeiten und alle die hundertfältigen Aufgaben zu meistern, die an einen pflichtbewussten Soldaten in solchen Situationen herantraten. Niemals kam auch nur ein zögerndes Wort über die Lippen dieser Männer. Jeder war sich des Ernstes der Lage voll bewusst. Dazu kam der große seelische Druck, unter dem wir alle infolge der immer schlechter werdenden Nachrichten von allen Fronten litten. Auch im Westen mussten unsere Truppen den Angriffen des Feindes weichen. Dem Bombenhagel der amerikanischen und englischen Geschwader waren auch unsere besten Grabenbesatzungen nicht gewachsen. Die Wirkung war zu groß, als dass sie unter solchen Umständen noch eine Stellung halten konnten. Feldmarschall Kesselring wurde zum Befehlshaber West ernannt. Italien war verloren. Unser ehemaliges Hauptquartier Ziegenberg wurde dem neuen Befehlshaber West zugeteilt. Kesselring kam häufig persönlich nach Berlin, um dem Führer einen genauen Front- und Lagebericht selbst vortragen zu können. Besorgt um das Wohl des wegen seiner militärischen Qualität von ihm besonders geschätzten Marschall Kesselring, verlangte der Chef von mir, einen Mann zu bestimmen, der bei größter Sicherheit den Oberbefehlshaber West nach Bad Nauheim bringen konnte. Soweit eine solche Garantie überhaupt möglich war, konnte ich sie nur selber geben. Ich stellte mich Kesselring persönlich zur Verfügung. Während dieser Zeit wurden noch schwere Anforderungen an mich gestellt. Bis zum Reißen angespannte Nerven raste ich am Steuer meines BMW-Wagens Tag und Nacht zwischen Berlin und Ziegenberg hin und her. Es waren die halsbrecherischsten Fahrten meines Lebens. Bombentrichter klafften in der glatten Decke der Autobahn. Durch feindliche Tiefflieger zerschossene und ausgebrannte Fahrzeuge türmten sich zu Barrikaden. Wieder einmal war ich nach Berlin zurückgekehrt. Es beseelte mich nur noch der eine Wunsch, endlich einmal schlafen zu dürfen, um von den großen Anstrengungen dieser Woche auszuruhen. Kaum hatte ich mich niedergelegt, als eine Ordonnanz mich aufforderte, mich umgehend beim Chef zu melden. Nachdem er nach meinem gesundheitlichen Zustand gefragt hatte, erkundigte er sich, ob ich mich noch stark genug fühle, Minister Speer auf eine Fahrt an die Front zu begleiten. Er wisse wohl, wie viel ich in den letzten Tagen geleistet, wolle aber Speer nur mir anvertrauen. Die Zuverlässigkeit des eigenen Fahrers von Speer sei ihm keine Garantie. Reichsminister Speer hatte an diesem Tag Geburtstag. Kurz vor der Abfahrt nahm ich mit dem Gauleiter an einer kleinen Feier in seiner Dienststelle teil. Obwohl wir uns alle bemühten, für einige Stunden die Sorgen und Aufregungen zu vergessen, wollte keine Fröhlichkeit aufkommen. Gegen 2 Uhr morgens rollten wir mit unseren beiden Fahrzeugen von Berlin ab. Bei Erreichen des westlichen Frontgebiets musste ich unser Fahrzeug mit einem aus Lehm und Wasser hergestellten Tarnanstrich notdürftig überziehen. Die Fahrt ging unter den schwierigsten Bedingungen weiter. Es wurde nur wenig gesprochen. Während der Nacht fuhr ich den Wagen ohne Beleuchtung durch Kolonne und zusammengeschossenen Fahrzeugen hindurch. Der Minister und sein Begleiter schliefen zumeist. Von einem Befehlsstand zum anderen ging die Fahrt. Unaufhörlich mussten die Gruppenkommandeure Auskunft geben. Wie viele Waffen sind noch vorhanden? Wie viel Munition? Wie viele Fahrzeuge? Welches Kriegsmaterial? Jede Frage wollte der Minister genau beantwortet haben. 5 Tage und Nächte dauerte diese Inspektionsreise. Verständigt wurden wir von Tieffliegern beschossen. Die Bomben der Jabos explodierten links und rechts von meinem Fahrzeug, das wie durch ein Wunder unbeschädigt blieb. Der Minister und wir sprangen wie die Wiese. Bremsen an, raus aus dem Wagen. Die Nase tief in Deckung des Chausseegrabens. Ein vorsichtiger Blick zum Himmel. Sie flogen tatsächlich ab. In den ständigen Wechsel suchten wir volle Deckung, um Sekunden später unser Fahrzeug wieder zu besteigen. Wieder gab ich Vollgas, bis wir einen neuen Anflug sichteten. Am Abend nach meiner Ankunft in Berlin begab ich mich in den Lagervorraum des Führerbunkers. In diesen Räumen wurde damals das Schicksal Deutschlands geleitet. Von hier aus wurden Millionen Soldaten befehligt. Fernschreiber und Telefonisten arbeiteten in ständiger Ablösung ununterbrochen, Tag und Nacht. Befehlsempfänger kamen und gingen. Trotz der ungeheuren Arbeitsleistung, die sich hier konzentrierte, lag eine fast unheimliche Ruhe in diesem Gehirnzentrum des Reiches. Hitler hatte eine Lagebesprechung. Ich wartete im Lagervorraum. Viele alte Bekannte kamen und gingen. Mit leise geflüsterten Worten erkundigte man sich nach dem gegenseitigen Wohlergehen. Jeder wusste, Neuigkeiten zu berichten. Ich selbst wurde natürlich gefragt, wie es im Westen stand. Die Lagebesprechung war beendet. Im Kreise seiner Mitarbeiter verließ Hitler den Lagerraum. Sofort stand ich auf, um mich von meiner Frontfahrt zurückzumelden. Minister Speer, der bei der Lagebesprechung zugegen war, hatte ihm wohl schon von dem Erfolg unserer Fahrt berichtet. Sobald Hitler mich erblickte, löste er sich in seiner spontanen Art von seinem Gefolge, umarmte mich wie einen verlorenen Sohn und schüttelte mir kräftig beide Hände. Immer wieder bedankte er sich, dass ich ihm seinen Minister für Waffen und Munition gesund wiedergebracht hatte. Mit verbissenem Gesicht stand Martin Baumann dahinter. Nervös rieb er sich die Knöchel, wie er es immer zu tun pflegte, wenn er sich über etwas ärgerte. Wie ich später erfuhr, hatte er während meiner Abwesenheit wieder einmal versucht, Hitler für einen anderen, ihm genehmeren persönlichen Fahrer und Begleiter zu interessieren. Mir war es genau bekannt, dass er schon seit einem Jahr einen Mann in Reservestellung hielt, den er dem Chef präsentieren wollte, sobald es ihm gelungen war, mich in Ungnade zu stürzen. Mit aller Gewalt wollte er mich von Hitler entfernen. Ich war der Letzte aus dem Stabe der alten Getreuen mit einer eigenen Dienststelle, der ohne besonderen Befehl oder besonderen Aufforderungen den Chef persönlich in seinem Privat- oder Diensträumen aufsuchen durfte. Diese Tatsache allein hatte natürlich schon genügt, mich Martin Bormann verhasst zu machen. Da mir selbst eine derartige Anfeindung aus der unmittelbarsten Umgebung meines Chefs sehr unangenehm war, hatte ich mich des Öfteren freiwillig zu einer Fronteinheit gemeldet. Hitler hatte dieses Gesuch stets abgelehnt. Als ich ihn eines Tages über Bormanns Benehmen besonders verbittert, dieser halb erneut drängte, erklärte er mir, hier haben Sie eine größere Verantwortung zu tragen als an der Front. Im Übrigen ist mein Leben, das ich Ihnen so oft anvertrauen muss, wichtiger als die ständigen Anfeindungen des Herrn Bormann. Wochen höchster Anspannung vergingen. Pausenlos flogen die Bombenverbände in das bisher noch unbesetzte Reichsgebiet ein. Immer stärkere Truppenmassen ballte Marschall Schukow vor den Toren Berlins zusammen. Noch hatte er nicht zum entscheidenden Schlag ausgeholt. Am 15. oder 16. März 1945, den genauen Tag vermag ich nicht mehr mit bestimmter Sicherheit zu sagen, verlangte Adolf Hitler unerwartet eine Frontfahrt. Noch stärker als in den früheren Fällen war diesmal der Widerstand der näheren Umgebung. Bormann und die Generalität beschworen den Chef, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen. Er ließ sich auch diesmal von niemandem beeinflussen. Für mich war es das letzte Mal, dass er neben mir im Wagen saß. Noch einmal wollte er sich den Verlauf der Frontlinie persönlich überzeugen, um die Truppenstärken und ihre Versorgung mit Munition zu überprüfen. In den ersten Mittagsstunden verließen wir Berlin in Richtung Frankfurt-Oder. Wo wir erkannt wurden, drängten sich die Menschen um unseren Wagen. Die persönliche Anwesenheit Adolf Hitlers gab ihnen neue Hoffnung in einer Situation, die wir selbst schon für verloren ansahen. Der Chef unterhielt sich mit Offizieren und Soldaten. Er sprach mit Frauen und Müttern. Noch immer haftete der Zauber einer großen Persönlichkeit an ihm. Und oft gelang es ihm, mit wenigen Worten Verzweifelte wieder aufzurichten. Auf der Heimfahrt saß Hitler gedankenverloren neben mir. Ein tiefer Ernst beschattete sein Gesicht. Kein Wort wurde gesprochen. Nach dieser Fahrt hat Adolf Hitler keinen Wagen mehr bestiegen. Bis zu seinem Tode verbrachte er Tag und Nacht in seinem Bunker. 20. April 1945. 56. Geburtstag des Führers. Unwillkürlich dachte ich an die Jahre zurück, wo das deutsche Volk diesen Tag feierte und große Empfänge und Paraden stattfanden. Bei meiner Einstellung 1932 ersehnte ich mir, ihn ständig fahren und begleiten zu dürfen, um damit an einem bescheidenen Platz an seinem Erfolg für den Frieden teilhaben zu können. Soweit das Schicksal es erlaubte, hatte mir das Leben diesen Wunsch erfüllt. Der 20. April 1945 war ein anderer Tag. Rings um die Mauern der Hauptstadt des Reiches drohten die Armeen seines größten Feindes. Keine Festlichkeit und keine Paraden. Nur im Bunker herrschte ein etwas lebhafteres Treiben als sonst. Schon am 19. April, kurz vor 24 Uhr, erschien der militärische und persönliche Stab des Reichskanzlers zur Gratulation. Feldmarschall Keitel und Generaloberst Jodl sowie General Burgdorf hatten sich mit sämtlichen Adjutanten eingefunden. Eine feierliche Stimmung herrschte in dem Augenblick, als Adolf Hitler die Glückwünsche entgegennahm. Während des 20. April erschienen laufend Persönlichkeiten, um Hitler zu gratulieren. Auch Hermann Göring und Dönitz waren anwesend. Nach überraschend kurzer Zeit kam Göring jedoch wieder aus dem Arbeitszimmer Hitlers und verließ den Führerbunker. Noch am gleichen Tag verließ Göring Berlin, um es nie wieder zu betreten. Kaum beendete die Mitternacht den letzten Geburtstag Adolf Hitlers, so setzten die Großangriffe der Roten Armee auf Berlin ein. Der Endkampf hatte begonnen. Die ersten Funksprüche trafen in der Frühe des 21. April ein. Die Reichshauptstadt lag unter dem Beschuss der schweren russischen Artillerie. Schon waren die ersten Detonationen zu hören. Wie eine donnernde Brandung rollten sie näher und näher. Es war, als ob sich die erregte Atmosphäre der Stadt, die nun um ihr Leben kämpfte, unmittelbar auf das Führerhauptquartier übertrug. Jeder von den Männern um Adolf Hitler bis zur letzten Ordonnanz wusste, dass es nun um das Letzte ging. Die ersten russischen Granaten schlugen bereits im Regierungsviertel ein. Im Garten der Reichskanzlei bildete sich zunehmend neue Krater. Splitter surrten umher, Fensterscheiben zersprangen, die Luft war voller Staub und Rauch. In der Lagebesprechung bestürmten die Herren des engeren Gefolges an ihrer Spitze Keitel, Jodl und Bormann den Führer erneut, von den bereitstehenden Flugzeugen Gebrauch zu machen, um sich selbst sowie den Führungsstab auf den Obersalzbecken Sicherheit zu bringen. Von dort aus konnte ein letzter Kampf besser geführt werden, als aus den von Russen umzingelten Berlin. Adolf Hitler lehnte es ab. Er erklärte, dass er, wie sich die Lage entwickeln möge, die Reichshauptstadt Berlin nicht verlassen würde. Seitdem er sich in Berlin befand, hatte er seinen Herren gegenüber immer wieder diesen Standpunkt zum Ausdruck gebracht. Auf seinen Befehl mussten sämtliche zur Verfügung stehenden Flugzeuge sofort für den Abtransport von Frauen und Kindern startbereit gemacht werden. Ferner hatte er allen seinen Mitarbeitern freigestellt, Berlin zu verlassen. Trotz des schweren Feuers, der Artillerie und der feindlichen Flakbatterien gelang es den überladenen Maschinen, Höhe zu gewinnen und Richtung Süden über die russische Front zu fliegen. Hausangestellte und Stenografen, Sekretärinnen und Angehörige des persönlichen Stabes befanden sich unter den Fluggästen. Auch Professor Dr. Morell, der bisherige Leibarzt des Chefs, erlebte so den Flug aus der eingeschlossenen Reichshauptstadt. Der empfindliche Arzt erwies sich in den Situationen der belagerten Stadt nicht gewachsen und litt unter Angstzuständen. So ordnete der Führer seinen Abflug persönlich an. Nach dem Abschied Dr. Morells äußerte der Chef, er wolle keinen Arzt mehr für sich in Anspruch nehmen, da er keinen Menschen mehr traue. Er habe das Gefühl, es könne einer seiner Ärzte ihm eine Morphiumspritze verabreichen, um ihn im betäubten Zustande gegen seinen Willen aus Berlin herauszuschaffen. Da die Flugkapitäne Hans Bauer und Georg Beetz im Hauptquartier zurückgeblieben waren, musste Adolf Hitler damit rechnen, dass auch gegen seinen Willen die beiden Reserveflugzeuge dieser Flugkapitäne auf dem Flughafen Gatow noch immer für ihn in Bereitschaft gehalten wurden. Weil nach der Entlassung Dr. Morells der Posten eines Leibarztes des Reichskanzlers neu besetzt werden musste, wurde der anwesende Chirurg SS-Arzt Dr. Stumpfegger offiziell zum Nachfolger Professor Dr. Morells ernannt. Zu einer ärztlichen Behandlung des Führers ist er jedoch nie aufgefordert worden. Obwohl hier alle, soweit ich es beurteilen kann, fest entschlossen waren, bis zur letzten Stunde pflichtgemäß auszuharren, wurden jedoch auch wir durch die Ereignisse stark beeindruckt. Ich entsinne mich noch der großen Erschütterung, die uns alle befiel, als Botschafter Hevel, der Verbindungsmann des Reichsaußenministers beim Reichskanzler, uns ein Flugblatt des bekannten russischen Dichters Ilja Ehrenburg vorlas. Dieses Flugblatt war bei der Roten Armee verteilt worden, als sie die deutsche Reichsgrenze überschritten. Eines dieser Flugblätter war aus dem Besitz eines russischen Gefangenen in die Hände des Botschafters gelangt, der es sofort von einem Dolmetscher hatte übersetzen lassen. Unauslöschbar haben sich in meinem Gedächtnis die Worte eingeprägt, die der Botschafter uns Männern aus Hitlers engerer Umgebung damals im Führerbunker vorlas. Nach Kriegsende erfuhr ich, dass Botschafter Hebel sich im Bierkeller der Schultheiß-Brauerei in Berlin in der Schönhausener Allee nach dem Ausbruch aus der Reichskanzlei selbst erschossen hatte. Aufgrund des vorgefundenen Flugblattes hatte Hebel bereits vorher bemerkt, dass er sich das Leben nehmen würde, um nicht in Gefangenschaft zu geraten. Wenn ich an dieser Stelle solche Einzelheiten schildere, so tue ich es, um ein möglichst wahrheitsgetreues Bild von jener Stimmung zu geben, die uns Männer im letzten Führerhauptquartier damals beseelt hat. Enger und enger schloss sich der Ring um Berlin. Die Schlacht um die Reichshauptstadt nahm an Heftigkeit zu. Wir erfuhren von den schweren Verlusten der Zivilbevölkerung. Noch aber fuhren die Straßen, Untergrund und Stadtbahnen. Natürlich fuhren sie nicht mehr alle. Wo aber irgendwie die Gleise noch in Ordnung waren, der elektrische Strom noch funktionierte, taten diese Männer und Frauen ihre Pflicht wie Soldaten. Auch eine große Anzahl von Fabriken arbeitet noch immer. Durch das Feuer der russischen Granaten gingen Berlins Männer und Frauen den Weg zu ihren Arbeitsstätten. Im Hagel der russischen Granaten hielten die Berliner genauso stand, wie sie die schwersten Bomben auf ihre Stadt in Ruhe und Haltung ertragen hatten. Bis zur Eroberung des letzten Berliner Straßenzugs hat jeder Bewohner der Reichshauptstadt Übermenschliches geleistet. Berlin wurde weiter verteidigt. Dr. Morells früherer Unterkunftsraum wurde von Dr. Goebbels und seiner Frau bezogen. Ihre Kinder wurden im Vorbunker untergebracht. Auch Dr. Goebbels wollte Berlin nicht verlassen und mit seiner Familie bleiben. Durch den ständig wachsenden Beschuss waren die Gebäude der Reichskanzlei schwer getroffen worden. Die Telefonleitungen waren zum größten Teil zerstört. Es kam vor, dass der Führerbunker über mehrere Stunden völlig von der Außenwelt abgeschlossen war. Die Nachrichtenleuten versuchten im schweren russischen Artilleriefeuer immer wieder die notwendigen Verbindungskabel in Ordnung zu bringen. Ordonnanzen kamen und gingen, um Befehle oder Meldungen zu überbringen. In den frühen Morgenstunden des 24. April vernichteten russische Granaten einen großen Teil meines Fahrzeugparkes. 60 Fahrzeuge waren unbrauchbar geworden. Durch einstürzende Betondecken wurden alles zu einem Chaos zerdrückt und zerschmettert. Plötzlich wurden wir durch das unerwartete Eintreffen von Minister Speer überrascht, der den Führer noch einmal aufsuchte. Er hatte sich bereits am 20. April von uns allen verabschiedet, um sich befehlsgemäß von Berlin abzusetzen. Nun flog er am 25. April nochmals mit einer Fiesler Storch nach Berlin und landete auf der Ost-West-Achse. Von dort kam er zu Fuß in die Reichskanzlei. Nach einer längeren Besprechung mit Adolf Hitler unterhielt er sich mit dem ebenfalls im Bunker anwesenden Reichsaußenminister Ribbentrop, um darauf die Reichshauptstadt wieder zu verlassen. Anschließend an diese Besprechung hat auch der Reichsaußenminister mit seinem eigenen Wagen die Reichskanzlei und somit Berlin in Richtung Norden verlassen. In uns allen war eine Vorahnung, dass außerordentliche Ereignisse eintreten mussten. Am späten Nachmittag hatten wir die Sensation, deren Kommen wir gefühlt hatten. Ein Telegramm Görings vom Uwe Salzberg traf ein. Mit größter Empörung hörten wir den Wortlaut, der etwa folgendermaßen lautete: Nachdem Sie, mein Führer, mich zu Ihrem Nachfolger bestimmten, falls Sie durch den Tod oder sonstige Umstände nicht mehr in der Lage sein sollten, die Regierungsgeschäfte weiterzuführen, halte ich die Zeit für gekommen, mein Amt als Nachfolger anzutreten. Sollte ich bis zum 26. April 1945, 24 Uhr, keine Antwort von Ihnen erhalten, nehme ich an, dass Sie mit meinen Forderungen einverstanden sind. Gezeichnet Göring. In dem kleinen Kreise, in dem dieses Telegramm bekannt wurde, war seine Wirkung größer als das Einschlagen einer Bombe. Gut. Seit dem Versagen der Luftwaffe bestand eine Missstimmung zwischen dem Chef und dem Reichsmarschall, von der wir Eingeweihten wussten. Ein solches Telegramm aber hätte niemand von uns Herrn Görmann zugetraut. Der Reichsmarschall stellte nahezu diktatorische Forderungen an den Chef. Wir einfachen Männer empfanden diesen Schritt Görings als offenen Hochverrat. Die Dinge spitzten sich immer mehr zu. Kurz nach dem Eintreffen des Telegramms von Hermann Göring startete der persönliche Adjutant SS-Gruppenführer Schaub mit einer der beiden letzten Maschinen, die noch zur Verfügung standen, nach München. Ich hörte, der Chef habe angeordnet, sämtliche persönliche Akten von ihm in München und auf dem Obersalzberg zu vernichten. In Berlin war dies bereits geschehen. Die gedrückte Stimmung im Bunker nahm nun immer ernstere Formen an. Mit bleichen Gesichtern und einer geradezu erschütternden Gelassenheit versahen die Männer und Frauen ihren Dienst. Der Krieg galt als verloren. Jeder war der Ansicht, dass es keine Rettung für Deutschland mehr gäbe. Oder sollte es General Wenck doch noch gelingen, Berlin zu entsetzen? Nach dem Abflug Schaubs fand eine Besprechung zwischen dem Chef und Bormann statt. Mit der Erklärung, er handelte im Auftrag Adolf Hitlers, gab Bormann etwa folgenden Funkspruch an Göring auf: Ihre Absicht, die Staatsführung zu übernehmen, ist Hochverrat. Hochverräter werden mit dem Tode bestraft. Unter Würdigung der guten Verdienste, die Sie sich durch ihre jahrelange Tätigkeit in der Partei und Staat erworben haben, will der Führer nochmals von der Todesstrafe Abstand nehmen, verlangt aber sofort ihren Rücktritt mit Begründung, dass sie infolge Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, die ihnen übertragenen Geschäfte wahrzunehmen. Gezeichnet Bormann. Gleichzeitig richtete Bormann einen Funkspruch an SS-Oberstürmannführer Dr. Frank, den Kommandeur der SS-Einheiten auf dem Obersalzberg, mit folgendem Inhalt: Göring hegt hochverräterische Absichten. Ich befehle Ihnen, Göring sofort festzunehmen, um alle Möglichkeiten zu unterbinden. Vollzugsmeldung hierher. Gezeichnet Bormann. Kurze Zeit darauf ließ Bormann nochmal ein Telegramm mit etwa folgendem Inhalt an den Obersalzberg abgehen: Sollte Berlin fallen, so sind die Verräter vom 22. April 1945 zu erschießen. Gezeichnet Bormann. Lange Zeit nach Kriegsende erfuhr ich von der Wirkung dieses Telegramms. SS-Oberstürmernführer Dr. Frank hatte nach Empfang der Telegramme von Bormann mit den ihm zur Verfügung stehenden drei Kompanien der Waffen-SS sofort sämtliche Baulichkeiten des Obersalzbergs besetzt und den gesamten Komplex hermetisch von Außenwelt abgeschlossen. Selbst die auf dem Obersalzberg befindliche Dienststelle des Reichssicherheitsdienstes wurden unter seine Kontrolle gestellt. Hermann Göring wurde aus Sicherheitsgründen nach Österreich verbracht, wo er bis zur Gefangennahme durch die Amerikaner und der SS-Bewachung Martin Bormanns Gefangener blieb.